knalltes Zeug. Rocco Beate, hallo Beate, Rocco Beate, hallo Beate. Wir kommen aus Berlin und machen durchgefühltes Zeug. Rocco Beate, hallo Beate. Ich spiel zurzeit in einer Band und die geht richtig gut ab. Und diese Band heißt Rocco Beate. Ich spiel zurzeit in einer Band und die geht richtig gut ab. Und diese Band heißt Rocco Beate. Berlin, Berlin, Berlin, Berlin. Huga, huga, huga. Berlin, Berlin. Hauptstadt Rocking. Yeah, yeah. Und meine Mitmusiker. Der Atze, der Mann und der Hotte. Na, das sind richtig fesche Jungs. Die beherrschen ihre Instrumente, hör mal her. Die sind wie ich aus Berlin. Rocco Beate. Und jetzt gehen wir alle zum Refrain und werden richtig, richtig rocken. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Rocco Beate. Du bist die Spitzenband aus Berlin.